Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute mit der vorletzten Etappe der Schlemmer-Tour, Mord à la carte. Frau Anna B. kommt in den vierten Stock. Hörspiel von Andreas Marber. Schauen Sie, in den Büschen hängen immer noch die bunten Vogelfutternetzchen. Es war auch ein Winter, wie lang nicht. Ich hatte einen Bekannten, der jetzt verlegt ist. Der hat dafür gesorgt, dass... Es soll gar nicht so gut sein, wenn man die Vögel so künstlich über den Winter bringt. Besser, sie sehen selbst, wie sie durchkommen. Sonst verlernen sie die artgerechte Nahrungssuche und verlieren den Sinn dafür, was die Natur ihnen mitgibt. Sie werden unvernünftig. Wenn man bei einem einheimischen Singvogel überhaupt von Vernunft sprechen kann. Und überfressen sich so, dass sie nicht mehr fliegen können. Gerede. In so einem Winter, eine quasi sibirische Zeit. Und nichts und niemand war darauf eingerichtet. Sie kennen Sibirien? Nur weil ich einen Bekannten hatte, der nun allerdings verlegt ist. Er sprach davon. Keiner könne sich vorstellen, so weit sei das. Man mache sich keine Vorstellung davon. Entfernungen. Fantastisch. Fast wie am Firmament. Da genügt keines Menschen Kopf. Tja, die Natur stellt sich zuweilen unversöhnlich an. Aber Sie haben schon recht, es wäre mindestens an der Zeit gewesen, sich um die Futtersäckchen zu kümmern. Ich halte es übrigens für eine Frage der Einsicht in natürliche Zusammenhänge, dass sie verboten werden. Vom zweiten Stock an sind sie es. Wissen Sie warum? Einsicht in natürliche Zusammenhänge? Putzfraueninitiative. Hier. Das sage ich Ihnen, ist es nur mehr eine Frage der Zeit, dass Angestellte das Sagen haben. Einsicht. Die Triebfeder aller Entscheidungen der Heimleitung ist ihre Gefühlslage. Und das erhabenste Gefühl, das ihre Bildung ihr erlaubt, ist Angst vor Singvogelscheiße auf den Fenstersimsen. Ein natürlicher Zusammenhang? Vogelfutternetzchen waren bis zum Herbst erlaubt. Jetzt sind sie es nicht mehr. Das ging zusammen mit den Kerzenanzünden zur Weihnacht im Dritten, wo jetzt praktisch alles verboten ist. Wer seine Sinne beieinander hat, wird sich zu wehren wissen. Zum Jahreswechsel ging in der Provinz ein Heim in Flammen auf. Allgemeines Entsetzen. In den oberen Stockwerken soll alles verbrannt oder erschlagen oder erstickt sein. Erst ab dem dritten Stock. Sie sehen wie Besuch aus. Oder höchstens vom Hochparterre. Dass man sich nicht einmal mehr kennt in so einem Haus. Ich wohne im ersten Stock. Das Zimmer mit den Strohblumen. Sie meinen dieses im Hochparterre? Bei uns gibt es nur drei Stockwerke. Da hätte ein Brand nicht diese verheerende Wirkung. Aber auch bei uns gibt es Möglichkeiten, sein Missbehagen kundzutun. Denken Sie nur an das naturwidrige Füttern von Singvögeln, die davon fett und unbeweglich werden. Ein gefundenes Fressen für Raubtiere. Sie kennen nicht zufällig jemanden aus dem Dritten? Leider nicht. Meine persönlichen Kontakte enden sozusagen im ersten Stock. Aber Sie sprachen selbst von einem Bekannten, der dorthin verlegt wurde. Sie müssen sich irren. Ich entsinne mich genau. Sie verwechseln mich. Ich bitte Sie, zweimal sprachen Sie von einem Bekannten. Einmal im Zusammenhang mit Sibirien und das andere Mal... Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Noch wüsste ich, woher. Bis weit in den Herbst letzten Jahres erfreute ich mich bester Gesundheit im Hochparterre, das ja üblicherweise fälschlich als erster Stock bezeichnet wird. Jetzt macht mich eine zunehmende Sehschwäche, die einhergeht mit zunehmender Lichtempfindlichkeit, welche ihrerseits mich zwingt, auch an sonnenärmeren Wintertagen diese dunkle Brille zu tragen. Ein Geschenk naher Verwandter, das nicht gut abgelehnt werden konnte. Obgleich es mir das Aussehen einer übersättigten Eule verleiht. Erstmals in meinem Leben von fremder Hilfe abhängig. Es wird behauptet, ein grauer Star. Das aber gibt Ihnen, die ich kaum kenne, noch wüsste ich, woher Sie sich das Recht nehmen, im Entferntesten die, sagen wir, Handhabe, mir eine Bekanntschaft im oder gar mit dem dritten Stock anzuhängen. Nur, dass ich zwei Jahreswechsel... Unterbrechen Sie mich nicht! Ich werde mich zu wehren wissen. Wir verstehen uns. Ich wollte Ihnen nicht... Ich nehme Ihre Entschuldigung an. Schauen Sie in den Abend. Es war ein Winter, dass man noch gar nicht weiß, wie man ihn ertragen konnte. Das stellte sich erst jetzt so richtig heraus, wo das Frühjahr in Sicht ist. Man bekam einen Blick für die Natur. Ein mächtiges Gefühl für die Macht, der man ausgeliefert ist. Für die Gefahr. Erinnern Sie sich beispielsweise an die Nächte zwischen den Jahren? Nur dunkel. Wo so der Himmel voller Sterne hing, dass es ein Wunder ist, dass es nicht hell davon wurde. Da zieht die Kälte noch einmal an. Wo doch Sterne eigentlich Sonnen sein sollen. Im Winter fehlt einem völlig die Vorstellung von Hitze und umgekehrt. Und so vergeht dann die Zeit. Praktisch nichts soll man mitnehmen dürfen nach dem Dritten. Sie besitzen eine Kanarie? Aber nein. Die nämlich nach unten verschenkt werden müsste. Das ist ein Punkt, der zwischen uns, der Heimleitung und mir, völlig unstrittig ist. Wir kultivieren unsere gemeinsame Verachtung für, wie sie sich ausdrückt, Tierhalter. Sie beide verbindet außerdem ihre Vorliebe für das treffende Wort. Aber ja, selbstverständlich. Tierhalter. Tierhalter. Es ist eine Freude. Es müsste, meine ich, auch nach der Verlegung Ihres Bekannten jemand zuständig sein für die Futtersäckchen, die da so schlaff in den Frühling hineinhängen. Psst! Der Gärtner. Sie halten mich zum Narren. An den Winter 46 auf 47? Daran erinnere ich mich. Die Kälte und die Hungersnot. Und die Ehrenwertesten und Aufrechten waren sich nicht zu schade, ihre Familien aus unserem Vorrat mit Kohlen und glasig gefrorenen Kartoffeln zu versorgen. Machen Sie mit auf alte Schachtel. Die Fenster. Was nannte man damals nicht Fenster? Löcher in den Außenmauern mit einer Idee von zersplittertem Glas. Die Fenster, die... waren verhängt mit mehr oder weniger brauchbaren Teppichen. Was nannten wir damals nicht Teppich? Das Wasser trug bis ins Frühjahr hinein morgens eine Eisschicht, die lange nicht schmolz. Heute kennt man das nicht mehr. So wenig wie Eisblumen. Oder Frostbeulen. Ich habe mit Lappen um die Füße den Familienschmuck zum Bauern getragen. Denn man hat lernen müssen, mit dem auszukommen, was die Natur einem mitgegeben hatte. Wenn mein Mann gewusst hätte, wir wären verhungert. Ich lernte Kartoffeln ohne Fett zu braten. So brachte ich uns über die Zeit. Wir hatten vergessen, wie man warm im Trockenen sitzt. Sie können aufhören. Er hört uns nicht mehr. Sie haben einen ganz roten Kopf. Und Sie schnappen nach Luft. Es ist gut, wenn man auf alles eingerichtet ist. Ich vertrete mir etwas die Beine. Gehen Sie nicht so weit und bleiben Sie in der Nähe. Man unterhält sich selten so gut und versteht sich, ohne dass man viel Worte wechselt. Seit mich der Star hat, fürchte ich fremde Hilfe. Jetzt bin ich im zweiten. Nichts aus Glas, sonst alles wie unten. Bruchsicheres Geschirr, keine Messer und Gabeln, die braucht es nicht bei der durchpassierten Kost. Die Edlochkarte 43. Nichts, woran man sich verletzen könnte. Weiter oben essen sie dann gar nichts Ordentliches mehr. Kein Wunder, dass sie da wie die Fliegen. Wissen Sie, mein Lebtag fand ich es falsch und finde es noch, den Tod als Schnitter darzustellen. Er sollte winken. Von weit her. Mit einer Diätlochkarte 43. Mit einer Fliegenklatsche. Sie haben Fantasie. Mein Bekannter dachte ihn sich mit einer Säge. Jetzt würde eine kräftige Schere genügen. Um diese Zeit häufen sich gewöhnlich die Sterbefälle. Das Frühjahr, die danach benannte Müdigkeit, das wissen wir besser. Wissen Sie auch, dass es Sterne gibt, das heißt Sonnen, die es nicht mehr gibt, aber wir sehen sie noch? Sicher. Weil sie erloschen sind, aber von ihnen aus ist noch Licht unterwegs, das uns täuscht. Meinen Sie? Sie haben recht. Es ist nicht unbedingt eine Täuschung. Beschäftigt Sie der Himmel? Nur, was davon zu sehen ist. Was für ein Einfall. Mich lässt er für gewöhnlich kalt. Aber dass man etwas sehen soll, was nicht da ist? Sie spitzen das Problem unnötig zu. Von uns bleibt weniger. Das bisschen Wärme verliert sich. Wie Sie von sich sprechen können. In den Fluss gerührte Asche. Ich hänge nicht am Leben. Weder an meinem, noch an dem von anderen. Aber mich betrifft dieses Problem nicht. Ich sterbe nicht. Das widerspreche allerdings aller Erfahrung. Meinetwegen. Ich folgere aus aller Erfahrung. Mit dem Star haben sie mich geschafft bis in den zweiten. Weiter nicht. Ich gewöhnte es mir an zu überleben. Ich bin die übrige von allen um mich herum. Bekannte. Ich weiß von niemandem, der mir nah war, dass er oder sie nicht tot ist. Mehrere Männer. Ich hatte eine Schwäche für Hochzeitsnächte, noch im Alter. Diese Vorliebe habe ich nie verstanden. Sie ist ein Widerspruch zu meinem sonstigen Naturell. Auf den letzten Bräutigam hatte ich Hoffnung gesetzt. Sein letzter Atem strich leise über mein Dekolleté. Freundinnen, die ich hatte, gleichfalls. Es ist nur natürlich, dass ein Ner oder ein Ne die letzte von allen ist. Ebenfalls natürlich ist, dass einem dabei der Gedanke kommt, man sei unsterblich. Hören Sie auf mit natürlich! Sie missverstehen mich. Ich bin so alt wie das Jahrhundert. Ich habe eine Schwäche für die Genauigkeit. Ich bin nicht unsterblich, aber ich sterbe nicht. Schätzen Sie diesen Unterschied nicht gering ein. Ich verstehe Sie schon. Da kommen Gedanken, darum beneide ich Sie nicht. Mit der Zeit denke ich... Es geschieht nicht oft, dass einen jemand versteht, ohne dass man allzu genaue Worte gebraucht. Es ist, als kennten wir uns. Wollen wir Freundschaft schließen? was nicht gerade meine Lebenserwartung erhöhen würde. Oh, Sie besitzen eine feine Nase. Ihre Vorliebe für das treffende Wort. Ihre Auffassungsgabe. Rasch und unkompliziert. Sie reizen mich, muss ich Ihnen gestehen. Wie heißen Sie? Anna Blume, geborene Schöner. Ich liebe die Poesie aus der Jugend unseres Jahrhunderts. Selbst trage ich allerdings keinen Namen. Das kann nicht leicht sein. Nicht aus Eitelkeit. Ich trug mehrere, aber ich legte sie ab. Eigene Idee? Oder? Ein äußerer Zwang? Ihre Fragen beweisen Niveau, aber Sie werden trotzdem nicht weit damit kommen. Ich teile nur Ihre Schwäche für das Genaue. Sie werden sehen, was Sie davon haben. Sie scheuen vor Komplimenten nicht zurück. Darf ich Ihnen ein Praliné anbieten? Confiserie. Sie haben eine schwache Stelle herausgefunden. Anna Blume. Frau Anna Blume. Was für ein schöner Name. Sind Sie nicht seit Jahren meine Patientin? Setzen Sie doch nicht, und wenn Sie es sich zuliebe nicht tun wollen, tun Sie es mir zuliebe, setzen Sie nicht aus einer unbedachten Laune heraus, einem genussvollen Augenblick zuliebe, Ihren Lebensabend aufs Spiel. Zeigten Sie sich bisher nicht gerade übertrieben vernünftig, und nun steigen Ihre Werte wieder, Ihr Blutzucker, Ihre Blutzuckerwerte steigen in einem schwindelerregenden Ausmaß. Frau Anna Blume, ich unterstelle Ihnen Augenblicke der Schwäche. Warum naschen Sie nur? Warum naschen Sie nur? Das Flüchtige soll man nicht festhalten wollen. Was gäbe es sonst zu lernen? Oh, Frau Anna Blume, Sie, Ihnen, ihr, Sie mit Ihren mehr als 7 Sinnen. Nein! Nein. In den länglichen? Ist Likör. Die moderne Medizin kann Ihnen helfen, mit Ihrer Krankheit noch Jahre zu leben. Aber gegen Ihre Unvernunft ist sie machtlos. Auch wenn es Ihnen nicht leicht fällt, versuchen Sie, Haltung zu bewahren. Stehen Sie zu, verstehen Sie Ihr Blut, auch wenn es sich unversöhnlich zeigt. Es ist Ihres. Den länglichen Likör? Und in denen in Zellophan Kokos? Im Silber Nougat? Ah! Ach, Ihre Sünde ist süß, Frau Anna Blume. Ihr Tod reicht Ihnen eine halb geöffnete Pralinenschachtel. Schokolade. Und aufregen. Sie müssen versuchen, sich von Aufregungen fernzuhalten. Beruhigen Sie sich. Nougat. Schwarze Schokoladen, Branntweinbohnen, Milchrumtrüffel, Sahne, Karamell, Kornerkirschen, Mandelcreme, Walnusskrokant, Mokkabohnen, Pfirsichkandis, Aprikosen, Marzipan. Reine Poesie. Ein Stück Dichtung auf dem Index. Konkret, rein, absolut. Greifen Sie zu, Frau Anna Blume. Greifen Sie zu mit allen Ihren Sinnen. Was sonst vermöchte die Frage auf Leben und Tod auf eine so unwiderstehliche, grausige Art und Weise und doch so machtvoll zu beantworten? Überanstrengen Sie sich nicht, Frau Blume. Ich sitze so gern mit Ihnen zusammen, müssen Sie wissen. Wissen Sie, kann mich wehren, so viel ich will. Wenn Sie mir eine halb offene Pralinschachtel unter die Augen und Nase halten, da kann ich mich verschließen, wie ich will, aber der Mensch ist ein Tier mit einem verbogenen Rücken. Und stellen Sie einem Hund vor, einen Futternapf. Reden Sie nicht. Überanstrengen Sie sich jetzt nicht. Essen Sie. Wie alt sind Sie, Frau? Ach, Frau Blume. Und Sie? Ja, Mann, hilft jetzt auch nicht. Noch eine Cognac-Kirsche? Gerne. Danke. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Und bitte? Ist hier das Aprikosenmarzipan? Nein, da. Mhm. Können Sie pfeifen? Schlucken Sie erst hinunter. Leidlich. Etwa so. Das geht schon. Was, das war alles? Nein. Hör zu. Du erlaubst doch, dass ich dich duze. Ich wollte dich auch schon fragen, aber mein Mund war voller Nougat. Oh, entschuldige. Die Branntweinbohnen haben sie in sich. Du kennst die Gertrud aus dem Zweiten. Das ist die Ziege, die den Pflegern schön tut. Ich hasse sie. Sie hat so ziemlich jede Krankheit, die man heutzutage kriegen kann. Lässt jeden zweiten Werktag den Arzt kommen. Oh, mir tut das weh, ach, mir tut jenes. Legen Sie mir die Hand drauf, Herr Doktor. Jetzt halte ich fest. Sie hat einen Brief bekommen vom Kaspar aus dem Dritten. Kein Gespür für gar nichts. Kennen sich von früher, haben mal Tür an Tür im Ersten gewohnt. Dann er in den Zweiten, als er nicht mehr gehen konnte. Dann in den Dritten, als er im Stehen hinfiel. Und jetzt sie in den Zweiten, weil sie anfing zu sabbern. Was du alles weißt? Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Sie tropft und er kriecht. Aber sie schreiben sich Briefe. Peinlich. Allerdings. Aber das Schlimmste kommt erst. Sie wollen zusammenziehen. Quatsch. Er besucht sie. Wie soll er denn? Er liegt in seinem Bett wie ein Maikäfer und kann sich nicht rühren. Zum Briefeschreiben langt es wohl noch. Weißt du, was ich merke? Ich werde besoffen. Reiß dich zusammen. Das ist es ja. Es reicht nicht einmal zum Briefeschreiben. Er hat den Zitterich. Ekelhaft. Stell dir vor, er diktiert sie der dicken Schwester Bertha. Nein, doch. Sehen Sie diesen Papierkorb? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Weil die hässliche Gertrud, die einen Gang und einen Arsch hat wie eine Ente, zwischendrin immer mal wieder ein Gespür für Ehre in den Leib kriegt. Und wenn sie solche moralischen Anfälle hat, wie sie sagt, schmeißt sie die Briefe, die sich angesammelt haben, schön gebündelt in diesen Papierkorb. Diesen. Auf der Bank hier sitze nur ich. Denkt, ich habe den grauen Star und ich sehe nichts. Fällt Ihnen an diesem Papierkorb etwas auf? Nein. Nicht zu glauben, dass da ein Packen Briefe drin ist. Für eine sabbelnde Alte. Von einem Lahmen, der dicken Schwester Bertha diktiert. Die letzten habe ich verpasst. Könnt mich schwarz ärgern. Hab mich nicht getraut, sie am helllichten Tag rauszufischen. Solche Skrupel hat man. Ich bin abends noch mal wiedergekommen. Hab sie rausgenommen und wollte zurück. Da war die Tür abgesperrt. Ich musste klingeln. Das geht natürlich nicht mit einem Bündel Briefe in einer rosa Schleife. Da habe ich sie unter dem Holunder versteckt. Aber am nächsten Tag waren sie weg. Klar, ich hätte mich schwarz ärgern können. Nachforschen geht dann ja auch nicht mehr. Und Sie meinen, im Papierkorb liegt jetzt ein neuer Packen? Das mit dem letzten ist jetzt 26 Tage her. Er schreibt ihr jeden zweiten oder dritten Tag einen. Also liegen da 8 bis 13 Briefe. Was da wohl drin steht? Erstmal wahrscheinlich alles über Liebe. Das glaube ich nicht. Kommt ja auch auf die Jahreszeit an. Eben. Manchen Männern sieht man das nicht so an, aber sie schreiben schon im Januar ganz schön deftige Sachen. Einfach rausfischen ist zu auffällig. Da haben Sie recht. Schauen Sie nicht hin. Sehen Sie das Fenster hinter mir? Da hockt die Schwester Maria hinter, hat nichts zu tun den ganzen Tag. Wenn die was sieht. Würde, Alter, Weisheit, Gewissen, Respekt, Achtung, Gefühle. Womit sie recht hätte. Ich hätte sie nicht so langweilig eingeschätzt, meine Liebe. Was heißt langweilig? Ich habe jeden einzelnen Brief meiner Gatten über heißem Wasser geöffnet. Die Mühe hätte ich mir sparen können. Langweilig wie die persönliche Post von, sagen wir, Ludwig dem 16. Seine Gattin ein sinnliches Ding, er ein Langschläfer mit einer Vorhautverengung. Endete auf dem Schafott. Wer? Beide. Wer zuerst? Er. Meiner ist überfahren worden. Meine Katze auch. Die Neulinge am Steuer nehmen keine Rücksicht. Hatten Sie Kinder? Warum? Wenn ich Kinder gehabt hätte, hätte ich deren Briefe auf jeden Fall geöffnet. Ich habe mir manchmal überlegt, ob ich deshalb hätte Kinder kriegen sollen. Aber ich kann keine Kinder leiden. Keine Kinder und keine Hunde und keine alten Leute. Ich habe dafür eine Leidenschaft für das Öffnen anderer Leute Briefe. Nicht aus Neugierde. Ich lege die Verfassung so aus, Artikel 5. Jeder Mensch hat das Recht, die Meinung des anderen in Wort, Schrift und Bild zu erfahren. Jetzt bin ich wirklich besoffen. Es sollte nicht sein. Dafür habe ich die Telefongespräche meiner Dienstmädchen aufgezeichnet. Sie hatten Mädchen? Für den Haushalt. Die ihrerseits hatten stramme Jungs. Da ging was durchs Telefon. Gut. Haben Sie eine Idee? Schon von Anfang an. Also? Es ist einfach. Sie stellen sich hier auf ein Bein und hüpfen und pfeifen und singen Tyrelü, ich bin ein Blaukehlchen, ich bin ein V-Kehlchen, ich bin ein Saukehlchen und so weiter, was Ihnen einfällt. Versuchen Sie es. Auf ein Bein? Auf das linke. Den rechten Fuß mit der rechten Hand hinter dem Rücken festhalten. Ja, ja, hüpfen Sie. Ich bin ein Faulkehlchen, ein Maulkehlchen. Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Was heißt, ich weiß nicht? Sie sind klasse. Ich weiß was Besseres. Achtung. Ich bin Anna die Amsel, Mama die Mamsel, Sama die Samsel, Fanna die Pfamsel. Mir gefällt das Blaukehlchen besser. Also gut. Ich bin Blume, das Blaukehlchen, Grume, das Graukehlchen, Flume, das Flaukehlchen, Tume, das Taukehlchen. Taukehlchen ist schön. Das Blaukehlchen, Schlume, das Schlaukehlchen. Das ist gut. Das ist gut. Aber hüpfen und pfeifen nicht vergessen. Ich bin Blume, das man. Und was machst du? Ich warte, bis du genügend Aufmerksamkeit auf dich gelenkt hast. Dann hüpfst du zum Papierkorb und wühlst dessen gesamten Inhalt heraus auf den Weg. Den Packen Briefe wirfst du unauffällig mir zu. Ich stecke ihn in die Handtasche und... Na gut. Ich bin Blume, das Blaukehlchen, das Blaukehlchen. Du kannst aufhören. Sie haben nichts bemerkt. Ich hüpfe sicherheitshalber noch einmal am Fenster vorbei. Das reicht. Setzen Sie sich. Noch ein Praline, Frau Blume? Ein wenig aus der Puste bin ich doch. Ein Krokant bitte, ja? Ein rosarotes Band. Das dachte ich mir. Ordentlich verpackt. Sie ist eine vollkommen gewöhnliche alte Frau. Ich bin schrecklich gespannt. Wollen wir von vorne anfangen? Oder von hinten? Ist mir gleich hinten. Wir fangen vorne an. Lies. Liebe Gertrud. Liebe Gertrud. Ich diktiere... Fängt mit ich an. Nicht Liebste und dann ich. Ich habe früher Briefe bekommen mit Liebste. Und als erstes Wort du. Ich diktiere diesen Brief in Eile, denn Schwester Bertha hat Feierabend und will nach Hause. Heute habe ich dich im Park... Grobian. Früher ist er anders gewesen. Er ist nicht mehr derselbe, seit er da oben ist. Sie ist selber schuld. Schreibt sich mit einem vom dritten Stock. Im Sommer ist es dort so heiß, dass einem das Hirn vergeht. Er liegt schon 2 Sommer da oben. Wissen Sie, er hat sie mal betrogen mit so einer Aushilfsschwester. Die lassen sich Möbel vererben und dann die Greise mal drüber rammeln, wenn die überhaupt noch können. Sonst ist alles noch viel unappetitlicher. Gibt nichts da oben, was es zwischen Männchen und Weibchen nicht gibt. Sie hat dich klein geschrieben. Guck. Wenn man darauf angewiesen ist, im Alter steht man schlecht da. Ich finde es bei Jungen schon unappetitlich. Diese Gerüche. Und ein bisschen Mundgeruch hat doch jeder. Ich habe mich nie daran gewöhnen können. Und was man alles machen soll, damit es ihnen noch mehr Spaß macht. Und alt sind sie noch schlimmer. Möchte wissen, wer erfunden hat, dass alte Menschen schön sein sollen. Ich kann feuchte, farblose Augen nicht ausstehen oder kurze Wimpern. Dünne Beine. Gebogene Fingernägel wie Kaffeelöffel. Hammerzehen. Doppelkinne, Hängebacken. Meiner hat eine Glatze und wollte, dass ich sie kraule, die grünliche Fetthaut. Faule Zähne, zu große Gebisse, eingefallene Hälse, verknorpelte Nasen, behaarte Warzen und Füße. Alle Sorten von Füßen. Lies weiter. Noch ein Praline? Nach Hause, genau. Heute habe ich dich im Park beobachtet. Ein dickes Kompliment für die reibungslose Abwicklung der Nachtigall. Die Gebe ein schwerer Käfer. Ich weiß aber, wie sie um die Ecke gebogen ist. Fantastisch. Wegen der Papagei sieh zu, dass du ihren Lieblingsschokom rauskriegst. Dein Maikäfer. Heute habe ich dich im Park beobachtet. Ein dickes Kompliment für die Nachtigall. Manches versteht man erst beim zweiten Lesen. Hier. Lies erst den zweiten. Hoffentlich sind sie nicht alle so. Es muss sich um eine Art Code handeln. Auf keinen Fall kann Nachtigall Nachtigall und Papagei Papagei heißen. Warum? Es müsste heißen wegen des Papageis, weil es der heißt. Also heißt es die Papagei und ist ein Deckname. Soweit wären wir. Ist das schön, wie du nachdenkst, wenn du dich hören könntest. Das heißt, dass es sich um einen verschlüsselten Text handelt. Das heißt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Ich lese den zweiten. Es hat etwas lange gedauert. Dafür sind deine Papagei-Informationen erstklassig. Gruß, Bertha muss nach Hause. Ein Signum? Kein Signum. Wieder dieses Papagei. Aber er hat einen grammatikalischen Trick benutzt, der das Geschlecht verheimlicht. Trotzdem anzunehmen, dass es sich um die Papagei von vorher handelt. Es ist eine Freude, dich nachdenken zu sehen. Lies noch einen. Nicht heute, -morgen, Maikäfer. Also signiert. Signiert ja, aber kein Datum. Machen wir eine Pause. Fassen wir zusammen. Es kommt kein Name vor. Nur verschiedene Codes. Es geht los mit G. Das könnte ein Anfangsbuchstabe sein. Hier steht die G. War ein schwerer Käfer. Kennen oder kannten Sie jemanden, auf den das zutrifft? Tun Sie mir den Gefallen und denken Sie nach. Da ist die Gruna. Aber die sieht aus wie ein Meerschwein. Und der Graf. Ja, der hat aber eher was von einer Ratte. Hat diese Gertrud eine Taille? Was denken Sie? Geh, geh, geh. Ich komme nicht darauf. Ganta, Gans. Ja, das kann sein. Kennen Sie die? Die heißt zwar Fröhlich, aber die ist mit einem aus dem zweiten Sie gegangen. Sie meinen den ersten? Der hieß Ganter und alle haben Gans zu ihr gesagt. Das ist sie bestimmt. Die hatte eine Taille wie ein Luftballon. Sie wollte immer noch weiterzunehmen und hat vor allen Leuten im Speisesaal um Nachtisch gebettelt, der bei ihrer Diät nicht dabei war. Welche hatte sie? 13. Sicher, das kann alles heißen, vom Magengeschwür bis zum Alterszucker. Was schreibt er weiter? Wie sie um die Ecke gebogen ist, fantastisch. Na, plumper geht es nicht mehr. Wir sind drauf, das ist die Spur. Ich habe den Eindruck, wir werden beobachtet. Sehen Sie jemanden? Nein. Gucken Sie nach versteckten Mikrofonen und Kameras. Nicht zu sehen. Sie werden sie nicht so hinstellen, dass man sie auf den ersten Blick sieht. Brennt noch Licht bei ihr im Büro? Nein. Sie wird es gelöscht haben, damit das Glas nicht spiegelt und sie uns besser sieht. Ach, seien Sie nicht so misstrauisch. Ich sag Ihnen, die ist so. Sie liebt die Menschen. Sie betet abends. Solchen traue ich alles zu. Sie sagt zu oft Liebe. Gerade heute, am jährlich wiederkehrenden Fest der Liebe, wo wir unseren Lieben mit Liebe begegnen, ist es besonders notwendig, dass wir unsere Liebe beweisen wollen durch Geldgeschenke an das liebe Personal. 5. Du hast besser angefangen als aufgehört. Ach was, der Anfang war verkorkst. Du hast nur ungeschickterweise auf die Anrede verzichtet. Sie hat Ostern vor 3 Jahren 7 geschafft, bloß in der Anrede. Liebe Trauergemeinde unseres lieben Feierabendheims, wir trauern heute um unsere liebe, liebe Frau Fröhlich. So ganz bestimmt nicht. Es müsste heißen, liebe Trauergemeinde unseres uns lieben Heims. So einen Fehler macht sie ganz bestimmt nicht. Da teilt sie ganz meine Schwäche für Grammatik. Frau Gymnasialprofessor, Sie sind die geborene Heimleiterin. Ich wusste mal einen Satz mit 6-mal lieb. Alle völlig natürlich. Ich habe ihn vergessen. Es macht mich verrückt, wie vergesslich ich werde. Ah, vergesslich darf sie nicht sein, die Heimleiterin. Wie alt schätzen Sie sie? Wechselt bald das Lager. Aktiv zu passiv. Ich pflege, ich werde gepflegt. Und wenn sie aufhört, Klavier zu spielen, gebe ich ihr noch 3 Jahre. Und wenn sie sich am Zügel reißt und keine Vorträge mehr hält über Komponisten, hat sie noch 5. Ich gehe schon gar nicht mehr hin. Stell dir vor, sie lässt alle schlüpfrigen Details aus. Was bleibt von einer Biografie, wenn man die schlüpfrigen Details wegnimmt? Kannst du Klavier spielen? Die Eurovisionsmelodie und Für Elise. Erzähl du mir nicht, du kennst die Biografie eines Komponisten. Ich kenne die schlüpfrigen Details daraus und ich merke, dass sie sie auslässt. Zum Beispiel Bach. Was war mit Bach? Er hatte eine außergewöhnlich große Nase. Und? 16 Kinder. 16. 18. Jedenfalls einen ganzen Stall voll. Ich höre jemanden kommen. Was meinen Sie? Qualvoll? Ich sagte... Einen großen Stall voll. Was für einen Stall? Nein, nein, nein. Meine Kinder waren zu klein, um Kohlen zu klauen. Wie? Waren ihre groß genug? Und die Kartoffeln waren knapp. Kein Wunder, dass man auf die Idee kam, aus uns einen Agrarstaat zu machen. Jetzt werden Sie aber nicht politisch, nein? Es kommt doch niemand. Du hast übertrieben. Das mit dem Agrarland hätte nicht sein müssen. Du kannst es nicht wissen, aber ich werde immer schrecklich nervös, wenn es ums Politische geht. Es wird jetzt allmählich kühl. Bleiben Sie noch etwas. Jetzt geht die Laterne an. Wir können weiterlesen. Mir ist schlecht. Ich soll mich nicht aufregen. Sehr geehrte Frau Blume, Sie haben einen so schönen Namen. Den wollen Sie doch nicht durch Unvernunft aufs Spiel setzen. Essen Sie keine Süßigkeiten und regen Sie sich nicht auf. Sagen Sie, ist das nun ein Leben? Und wo waren wir? Beim Dritten. Wir hatten herausgefunden, dass es sich um die Fröhlich dreht. Da war ja etwas geheimnisvoll, wie sie gestorben ist. Hat einen Apfel geschenkt bekommen. Erst wollte sie ihn nicht essen. Machen Sie es nicht so spannend. Da haben alle gesagt, die den Apfel nicht richtig gesehen haben, das sei doch etwas Gesundes. Das sollte sie ruhig essen. Da lächelte sie mit einmal und sagte glücklich, Süße der Sünde. Und das waren ihre letzten Worte. Als sie im Zuckerkoma lag, bekam Schwester Bertha eine Ohnmacht und jede Hilfe kam zu spät. Erzählen Sie doch der Reihe nach. Wieso bekam Bertha eine Ohnmacht? Sie hatte ihr zugeredet, den Apfel zu essen. Was ist daran so schlimm? Er war aus Marzipan. Die fette Fröhlich konnte nicht mehr widerstehen. Wie schön Sie das erzählen. Und die Schwester Bertha? Hat einen Sehfehler. Den hat sie attestiert bekommen. Erst wurde sie trotzdem suspendiert. Dann auf allerhöchsten Befehl die Suspendierung oder Suspension aufgehoben. Wissen Sie eigentlich, was ein Suspensorium ist? Das ist ein vornehmer Name für einen Eierbecher. Ich sage Ihnen, das passt alles haargenau zusammen. Ja, wirklich. Aber immer wenn es zu genau passt, habe ich den Eindruck, dass wir beobachtet werden. Von woher kann man uns hier sehen? Von überall her. Die Frage hilft nicht weiter. Was vermutest du? Nicht weniger als ein Komplott. Die Gertrud mit dem Entenarsch und ihr sogenannter Maikäfer haben mit Hilfe der kurzsichtigen Bertha ein Attentat verübt. Wiederholen Sie das bitte. Ich möchte mir jedes Ihrer Worte auf der Zunge zergehen lassen. Jedes. Möchten Sie noch ein Praliné? Danke. Es wird kalt. Du musst dich aufwärmen. Ausgerechnet die kleine, dicke Bertha mit dem Polareis vor den Augen. Sie kriegen einen merkwürdigen Geschmack, wenn Sie alt sind. Sie sind Schweine mit einem verbogenen Rückgrat. Glauben Sie mir. Waren Sie einmal im Zoo? Ich liebe Walrösser. Gut. Wir wissen, dass er mit G die Fröhlich meint, die abgekratzt ist. Unter Umständen, die ihn auf seine alten Tage noch in den Knast bringen könnten. Wir halten das Beweisstück in Händen. Gut. Wer ist Nachtigall und wer ist Papagei? Vergiss nicht die Papagei. Es liegt nahe, dass es sich um zwei Frauen handelt. Eine, die singt und eine, die nachplappert. Mit Vorliebe werden Papageien auf Schlüpfriges abgerichtet, nicht? Kannst du singen? Ich hasse menschliche Stimmen. Kannst du krächzen? Nein. Die hat eine schöne Stimme. Jetzt zittert sie, das kenne ich. Meine Mutter hatte, als sie alt war, in der Kirche immer eine laute, zu wackelige Stimme. Seither meide ich Kirchen und menschliche Stimmen. Manche Vögel krächzen aber auch nicht schlecht. Papageien zum Beispiel. Mach mich nicht nervös wegen meiner Vorliebe für Stellen. Mir war alles unter der Gürtellinie schon in natura unangenehm. Es ist eine wahre Freude, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie sind so verständnisvoll. Nun, wenn es mir in natura schon unangenehm ist, werde ich nicht noch drüber lesen wollen. Mich hat es zu lesen immer fasziniert. Biografien. Das Größte sind Biografien mittelalterlicher Päpste. Die habe ich meterweise verschlungen, nur wegen der Stellen drin. Monatelang bin ich begeisterte Besucherin des katholischen Gottesdienstes gewesen, weil die Männer dort Röcke trugen. Ich bin nie darüber hinweggekommen, dass sie darunter noch Hosen anziehen. Aber als sie mich gefragt haben, warum ich auf meine alten Tage noch aus der Kirche austreten will, habe ich gelacht. Lesen Sie noch einen Brief oder zwei. Es sind nur noch zwei. Lange? Eher kurz. Dass er nicht fähig ist, einen ordentlichen Brief hinzukriegen. Einen sinnlichen, langen, intimen Liebesbrief. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Allerdings. Ich habe Dinge in Briefen geschrieben bekommen zu meiner Zeit. Das kann sich niemand vorstellen. Von da ab wusste ich, dass Männer nicht dicht sind. Die reden von Sachen in einem Brief, die ich nur mit dem Waschlappen anfasse. Eine Frau ist eine Festung. Die nimmt man ein. Außer einem, der wollte nichts als ein Kind von mir. Das hat mir imponiert. Gut, eine Festung braucht einen Abwasserkanal, aber eine Festung ist nicht eine Festung nur wegen dieses Kanals. Das mit dem Kind hat mir später oft geholfen. Die erwarten ja immer, dass man bis ins hohe Alter keucht. Also keuche ich ein bisschen. Aber je älter ich werde, umso schwerer fällt es mir. Da habe ich einen Gedankenblitz und fahre ihm mit der Zunge ins Ohr und stöhne. Ich will ein Kind von dir. Ach, mach mir ein Kind. Da geht er plötzlich ab, einfach so, wo er sich sonst eine halbe Stunde auf mir abmühte. Und ab da habe ich es immer gesagt, wenn sonst nichts geholfen hat. Mach mir ein Kind. Es klappt immer. Ich sag dir, die sind nicht dicht hier oben. Man schaut auf einiges zurück, wenn man auf ein Leben zurückschaut. Darum beneide ich dich. So wie du dich anhörst, war dein Leben eine einzige Stelle. Jetzt lies. Aber ist noch ein Praline. Ich glaube, ich brauche es nicht zu lesen. Na komm, eine Cognac-Kirsche. Die Bertha kriegt übrigens die Möbel von der Fröhlich und einen Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Mindestens einen. Ich habe den Eindruck, dass Sie müde werden. Jetzt verderben Sie mir nicht den Spaß. Lesen Sie weiter. Wenn Sie mir eine Frage beantworten. Jede. Es ist nur so eine Idee. Sie heißen Gertrud, wohnen im Zweiten. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen, Kindchen. Manche kommen nie drauf. Mir fiel es auch bei Papagei. Sie können es sich nicht vorstellen, wie lange ich schon auf dieser Bank saß und den Diabetikerinnen auf die Nase binden musste, dass sie meine Leidenschaft sind. Dass ich mich als Verführerin aufspiele. Dass es das Einzige ist, womit ich ihn halten kann. Schaut er uns zu? Er hat eine Schmalfilmkamera. Technisch nicht das Neueste. Wirklich, es gibt welche, denen kannst du ins Gesicht sagen, du Tattergreis. Es gibt zu viele von deiner Sorte, mindestens einen zu viel. Und sie nicken mit dem Schädel. Da sind nicht nur die Schwerhörigen. Hört er uns zu? Hören kann er nichts. Ich muss ihm alles erzählen, dann hat er seinen Spaß. Gut. Haben Sie mitgezählt? Wie viele Pralinen habe ich gegessen? 16, mit der, die Sie noch in der Hand halten. Geben Sie mir noch 4. Was sagte die Fröhlich? Süße der Sünde. Das klingt so schwer wie aus einem Roman. Haben Sie das Bedürfnis, kurz über Ihr Leben nachzudenken? Ich kann Sie einen Augenblick allein lassen. Nein, das ist nicht wichtig. Wissen Sie, im Grund sind Sie mir dankbar. Sicher, erfrieren soll ein angenehmerer Tod sein. Warten wir ab. Sie können gern den Kopf auf meinen Schoß legen. Sie verstehen, dass ich durcheinander bin. Sicher. Lassen Sie es zu. Sie müssen... Da kommt jemand. Sie halluzinieren. Nein, nein! Das mit dem Morgentauplan war eine der schlimmsten Ideen, auf die die Amerikaner kommen konnten. Beruhigen Sie sich. Ich habe gehört, das sei niemals ernst gemeint gewesen. Aber damals haben wir alles geglaubt. Und wenn Sie uns Scheiße zu fressen gegeben hätten... Haben Sie, glauben Sie mir, haben Sie. Kommt euch manchmal was dazwischen? Auf das meiste sind wir eingerichtet. Bertha war eine Panne. Ich habe von Anfang an von ihr abgeraten, aber er wollte noch jemanden ins Vertrauen ziehen. Ich werde nicht klug aus dir. Denk nicht so viel nach. Eine Weinbrandkirsche. Oh, ich glaube, ich kann nicht mehr. Nougat. Nur weil du es bist. Man findet selten jemanden, mit dem man sich so gut unterhalten kann. Kann ich mich jetzt hinlegen? Bitte. Hast du Angst vor dem vierten? Es gibt keinen vierten Stock. Es gibt das Hochparterre und drei Stockwerke. Das dritte also direkt unter dem Himmel. Ich nehme die Frage zurück. Ich hatte nie Angst. Ich wusste, dass ich vorher sterbe. Nimm das Wort nicht in den Mund. Ich fühle mich gleich so beobachtet. Wir wollten nicht über Krankheiten sprechen. Frau Blume, Ihre Zuckerwerte steigen in besorgniserregendem... Psst. Ich wollte nur vermeiden, dass wir jetzt anfangen, über Königshäuser zu sprechen. Obwohl ich eine Schwäche dafür habe. Oder über mittelmäßige Kriminalromane. Ich habe nie verstanden, was ein Kriminalroman dran sein soll. Ein Gedankenspiel eben. Das Gefühl, dass du nur die letzten Seiten lesen musst, um alles zu wissen. Dass du also die Geschichte in der Hand hast. Das ist ein Hochgenuss. Ist da jemand? Nein. Weil du so laut redest. Es war mein Ernst. Aber ich gebe zu. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht alleine bin. Denk nicht sowas. Ich habe das Gefühl, dass eine Seifenblase mit mir zerplatzt. Das heißt, dass ein ganzes Zeitalter zu Ende geht. Sei ruhig. Kennst du einen guten Witz? Leider nein. Ich kenne einen. Wie vermehren sich Mönche und Nonnen? Gar nicht, es bleiben auf ewig gleich viel. Das stimmt. Und wo ist der Witz? So gesehen ist es keiner. Und sonst? Wäre es gewesen. Durch Zellteilung. Wäre gar nicht schlecht. Aber im ersten Teil hat er eine Schwäche, das hast du schon ganz richtig gesehen. Trotzdem nicht übel. Aber ich habe ihn schon gekannt. Warum hast du es dann nicht gesagt? Weil ich wusste, dass er im ersten Teil eine Schwachstelle hat. Und die wollte ich ausnützen. Du bist so blass im Gesicht. Ich fühle mich schlecht. Wechseln wir das Thema. Wir müssen nicht miteinander reden, wenn du nicht willst. Gertrud. Ein hässlicher Name, finde ich auch. Ich hatte recht. Der Tod kommt mit einer Fliegenklatsche. In der linken Hand. Schauen Sie ganz genau hin, Frau Blume. Es ist eine Diätlochkarte. Diätlochkarte 43. Frau Anna B. kommt in den vierten Stock. Hörspiel von Andreas Marber. Anna Blume, Dagmar Altrichter. Die andere, Tilly Lauenstein. Am Klavier, Caroline Kuban. Und 227, Blaumeise. Regieassistenz, Renate Heitzmann. Schnitt, Thomas Schütt. Ton, Georg Fett. Regie, Götz Nalepa. Eine Produktion des RIAS Berlin. Sie hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 1990.